Das syrische Komitee zum Gedenken des Staatsführers Kim Jong-il wurde am 9. November gebildet. Das Komitee beschloss, in der Gedenkzeit vom 10. November bis zum 17. Dezember durch die Massenmedien das heilige revolutionäre Leben von Kim Jong-il und seine unvergänglichen Verdienste zu propagieren und bunte politische und kulturelle Veranstaltungen zu organisieren.